Denkbar ist aber auch immer noch, dass nachdem diesen abgebliebenen Rest die Armada der glänzenden, glatten und superschlanken Missiles called Pershing Full Speed verließ und nachdem großzügig geschätzt 17 Minuten später über dem abgebliebenen Rest der Regen aus Asche nachließ und nachdem durch diese alles bedeckende Schicht aus Asche zu Asche ein eulenäugiges Sucherrohr stieß, 7x7 Klafter unter der Erde, im strahlen- und kugelsicheren Bunker der Kommandant die Arme vom Drehbalken am Okular nimmt, mit der Rückhand den Staub von der Hose am Knie schlägt, die Mütze aufsetzt und zu den Anwesenden hingewandt, möglicherweise sogar bestürzt, sagt: Tja, das war's denn wohl, meine Herren.